Ja, Lucky ist da. Er wird heute nichts sagen, wie immer. Denn er ist schlimm erkältet. Wir waren eben noch bei der Apotheke und haben Dahlmanns zuckerfreie Salbei-Bonbons geholt und aber auch eine Packung Dahlmanns Nummer 1 in Apotheken Salbei-Bonbons mit Zucker. Lucky und Fred wird Ihnen präsentiert von Dahlmanns Salbei-Bonbons. Da steht drauf, schmecken säuerlich erfrischend. Also eigentlich das Werbegeschenk für die AfD in den bevorstehenden Wahlkämpfen. Ja, auch säuerlich erfrischend. Und damit sind wir beim Thema. Hier ist endlich wieder Lucky und Fred. Lucky und Fred. Der Lucky kriegt gerade einen Dahlmanns Salbei-Bonbon mit 1,3% Salbei-Extrakt. Das ist ungefähr so viel wie die Linkspartei in den Wahlen gestern. Das ist das zukünftige Wahlergebnis von Dumbo, dem lustigen roten Elefanten. Sigi Gabriel, der alternativlos ist, glaube ich. Das ist auch meine Theorie schon seit Jahren. Gabriel weiß, er wird nicht als der große Führer der SPD in die Geschichte eingehen. Er wird nicht als der große Kanzlerkandidat irgendwas eingehen. Seine Chance ist, in die Geschichtsbücher zu kommen als der letzte Vorsitzende der SPD. Lucky Konkursverwalter. Genau. Perspektivisch, denke ich, wird kein Weg dran vorbeiführen, dass wir in den nächsten Jahren einfach eine Fusion von SPD und CDU erleben, wie wir sie ja auf bundespolitischer Ebene eigentlich schon. Was ist denn da draußen? Straßenkehrmaschine? Ja, das kennt man in Bochum nicht. Da ist ja Verwahrlosung Trumpf, aber in Dortmund hält man auf Ordnung. Mir fällt bei diesem Inferno jetzt des aufschäumenden Bundestagswahlkampfes 2017 auf, dass der Montagsirrsinn, also dieses Zitat der Heldenstadt Leipzig und so weiter, oh, wir sind das Volk, angefangen hat mit Protesten gegen die SPD. Die Keimzelle waren Montagsumzüge gegen Agenda und Harzpolitik, die niemand groß ernst genommen hat, weil SPD begeistert war von sich und davon, dass die CDU die SPD prima fand, beziehungsweise die Agenda-Politik. Und dann passiert das Unausweichliche. Entweder bricht sowas wirklich in sich zusammen, weil es denen kalt wird oder schlechte Laune oder keine Ahnung, oder sie finden einen Sündenbock. Das war die Transformation der Anti-Harz-Montags-Mahnwachen und Umzüge hin zu Pegida. So, die SPD kann sich da auch ihr Werk angucken. Ja, das ist ganz klar. Du kannst als Regierung kannst du den Leuten nicht über 10, 15 Jahre erklären, wir müssen den Gürtel enger schnallen, ihr müsst auf dies verzichten, auf jenes verzichten. Also du kannst als Eltern nicht zu deinen Kindern sagen, wir fahren dieses Jahr nicht in Urlaub und wir fahren nächstes Jahr nicht in Urlaub. Und dann brennt das Nachbarhaus ab und du quartierst die Nachbarn bei dir ein, nicht im Kinderzimmer. Den Kindern entsteht kein Nachteil dadurch, sondern du packst die Nachbarn in den Keller, aber die Kinder gucken dich an und sagen, warum könnt ihr euch jetzt um die Nachbarn kümmern und wir fahren nicht in Urlaub? Ich liebe deine luziden Bilder. Du kannst es so einfach und klar machen, dass ich hinterher wirklich nichts verstanden habe. Es brennt bei deinen Nachbarn? Im Krieg. Keller? Kinder? Kinder. Ich bin deiner Meinung. Wenn du mir versprichst, das Bild nicht nochmal zu erklären. Ich schreibe es bei Spiegel Online. Ich finde, es wird jetzt alles gut. Die AfD hat 40% Nichtwähler aktiviert. Das sind Leute, die eben nicht gedacht haben, SPD, CDU ist doch egal, ist alles super. Die nicht ihr Wahlrecht delegiert haben, wie ja manche Wahlforscher sagen, sondern das sind Leute, die wollen es halt ein bisschen brutaler haben. Die AfD selber wird sich dann zerlegen in absehbarer Zeit. Also, ja. Werft 30 Mandate in so einen Haufen von Neurotikern und zu kurz gekommenen. Die BBC fand die wunderbare Formulierung über Frauke Petry: The winner leading losers. Kürzer und besser kann man es nicht sagen. Und die Loser werden sich jetzt um Mandate und Pfründe und alles balgen und werden das Ding runterschrubben auf 8%, aber da wird es bleiben. Ja, das kann passieren. Das muss man dann im Zweifelsfall auch aushalten als Demokratie. Also, die AfD ist vom Prinzip her ist natürlich so jetzt das Tea Party Movement. Ja. Die haben sich auch ziemlich zerlegt. Also wo das enden kann, sieht man dann am Beispiel Donald Trump. Was ja jetzt noch kein gutes Ende ist. Heiner Geißler hat in den 80ern mal versucht, die aufschäumenden Republikaner auch verbal in kürzestmöglicher Form zu diskriminieren, indem er immer als Repse von denen sprach. Die Repse. Das kann man misslungen finden. Immerhin hat es die Repse dann auch historisch zerschlagen. Es liegt aber hier nahe, irgendwelche Witze mit After Eight zu machen. Oder mit After. Ja, da wollte ich drauf raus. Aber bei mir, meinen Kindern brennt gerade im Keller das Nachbarhaus. Ich könnte das jetzt nochmal. Aber After ist, ich meine. Jetzt ist ja das Parteiprogramm der AfD irgendwie geleakt worden durch korrektiv.org. Mhm. Und das wirft jetzt aber die Frage auf, wenn die sich Alternative für Deutschland nennen. Also ich glaube, was die meinen, ist eine Alternative zu Deutschland. Denn deren Wahlprogramm hat nichts mit irgendeinem Deutschland zu tun, das wir kennen. Es hat nichts mit der sozialen Marktwirtschaft von Adenauer und Erhard zu tun. Es hat nichts mit einem Sozialstaat von Bismarck zu tun. Es hat noch nicht mal was mit dem Nationalsozialismus von Adolf Hitler zu tun. Oh Mann, ich bin aber enttäuscht. Weil im Nationalsozialismus kommt immerhin noch das Wort Sozialismus drin vor, weil die Idee war ja, das eigene Volk also zu unterstützen und durchzufüttern. Die Idee des Nationalsozialismus war, wir brauchen Investitionsprogramme jetzt auch für unsere eigene Bevölkerung. Also um es mal in einem Satz zu sagen. Exakt. Und das Konzept der AfD ist es, die Leute komplett alleine zu lassen. Eine Alternative zu Deutschland könnte doch Österreich sein. Das funktioniert gerade super da oben. Knüpft es da nicht ein bisschen an NS an? Und steht NS heute nicht in vielen 50 Shades of Grey Leserkreisen für Natursekt? Und damit sind wir bei Erika Steinbach oder Stein-Erika Bach, wie wir sie auch gerne nennen. Die lose Kanone praktisch an Bord. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch an Bord der Union. Früher wäre das mal ungefähr die Mitte der CDU gewesen, zusammen mit Figuren wie Filbinger oder Dregger, vielleicht auch Strauß. Aber jetzt ist sie eigentlich schon eine Exklave. Jetzt sind wir aber wirklich tief im SM-Bereich, wenn du über deine Exklavinnen reden möchtest. Gib mir schmutzige Namen. Nenn mich Erika. Okay. Ja. In der nächsten Folge erklären wir euch, wie wir die ganzen Bilder aus euren Köpfen wieder raus. Wenn es bei euch im Keller brennt. mich interessiert, welcher Praktikant den Social-Media-Account von ihr hat. Also da wird hier irgendjemand für bezahlt, da zu posten. Ich finde Julia Klöckner toll, Angela Merkel Linksabweichlerin und vor allen Dingen diese irren Posts, die sie sich da immer von irgendwelchen NPD und Politically Incorrect-Seiten rappt und dann auf dahin stellt. Wer macht das? Und guckt sie nochmal drüber? Nein. Ich fürchte, das macht die wirklich ganz, ganz alleine. Und da sitzen im Gegenteil Menschen in ihrem Büro, die zu denken... Gleich kommen wieder die Anrufe vom Fraktionsvorsitzenden und vom Generalsekretär. Könnten die Menschen im Büro von Frau Steinbach sich eigentlich an die Menschenrechtsbeauftragte der Fraktion wenden? Das ist übrigens ein Missverständnis. Mm. Erika Steinbach ist nicht die Beauftragte für Menschenrechte, sondern gegen für Rechte, Menschenrechte. Nein, für rechte Menschen in der CDU. Sehr gut. Na, der haben wir es besorgt. Um hier mal einen Witz unterzubringen, den die steht ich sonst nicht wieder an keinem Comedy-Programm verkaufen konnte. Der ist okay. Sagt Peter Urban das beim ESC? Nein. Schade. Ich muss es vielleicht erklären, der Lucky ist erkältet, aber wir haben hier Salbei, Hustenbonbons da und zwar zuckerfrei als auch mit Zucker. Ich persönlich sage ja immer, was nützen mir zuckerfreie Bonbons, mit denen ich die Halsschmerzen los werde, aber sofort Durchfall bekomme? Um mal ein interessantes Thema anzuschneiden, diese Aspartam, diese Zuckerersatze, ist kein gutes Zeug. Wobei ich die grüne Cola mag, aber da ist auch kein Aspartam drin, sondern dieses Stevia-Pulver. Ja. Können wir noch mal kurz irgendwie wieder in sowas Ähnliches wie Bahn kommen? Bahn. Ja. Lucky ist mit der Bahn gekommen, war eine halbe Stunde zu spät. 5 Minuten. Bitte, wenn du drüber reden möchtest. Es gibt beim Speisewagen keine Käseplatte und keinen Vesperteller mehr. Und man muss dann sagen, ich weiß, dass sie so Convenience-Beutel haben. Ich lasse es einfach mal nachklingen, weil für die versauten Assoziationen, hoho, Convenience-Beutel, hoho, sind unsere Hörerinnen und Hörer zuständig. Und aus denen können sie ein Frühstück machen und sie können aber auch den Wurst, den Käse und den Brötchen-Convenience-Beutel aufreißen für mich und daraus eine Vesperplatte, wie es sie früher bei Metropa gab, kompilieren. Und die steht aber in 10 Minuten hier auf meinem Tisch, bevor wir noch in Wolfsburg sind. Funktioniert. Hm. Aber man muss es wissen. Deswegen hier dieser Tipp im Verbrauchersegment von Lucky und Fred. Ja, unsere letzte Folge ist ja ein paar Wochen her. Hm. Es ist ja zum Glück in der Zwischenzeit nicht allzu viel passiert. Nein. In diesem Land und in der Welt. Also sonst hätten wir uns ja gemeldet. Ja, eben. Es ist im Prinzip alles so wie immer. Deutsche sind gegen Flüchtlinge. Ja, das ist ja das Mirakel, dass jetzt die Merkel für ihre flüchtlingsfreundliche Politik abgestraft wurde bei den zurückliegenden Landtagswahlen. Das ist ja ein Irrtum. Wo ist die? Also Frau Merkel hat gesagt, Abschottung, geile Sache, aber dann direkt ganz Europa. Während die anderen sagen, ja, Europa ist mehr so eine Inselgruppe, da muss sich jeder untereinander nochmal extra abschotten. Das ist ja ein Land, das vor nicht langer Zeit 3 Milliarden Euro mal eben so ausgereicht hat, damit die Leute funktionierende Autos wegschmeißen, um sich noch ein bisschen besser funktionierende Autos zu kaufen. Machen uns aber jetzt in die Hose, wenn in der Turnhalle Klopapier fehlt, das liegt an den Ausländern. Das heißt, die Aufgabe, die Merkel formuliert hat, freundliches Gesicht, offene Arme, sonst nicht mehr mein Land hier, hallo, gefälligst Fresse halten. Danach kam nichts mehr. Merkel hatte, als sie den Atomausstieg sehr spontan verkündet hat nach Fukushima, eine komplette Atomausstiegspolitik in der Schublade. Aufziehen, rot-grüne Pläne nehmen, machen, funktioniert. Als sie die Berufsarmee hat einführen lassen, lagen da Pläne von den Grünen, lagen Pläne von der Bundeswehr, die lieber mit Profis untereinander Krieg spielen wollte. Schublade aufziehen, fertige Pläne machen. Nun hat sie die Schublade menschenfreundliche Migrationspolitik aufgezogen und da liegt natürlich nichts drin. Da liegt bei der Union nichts drin. Die hat ja noch bis kürzlich gebraucht, um überhaupt von dem Begriff Gastarbeiter runterzukommen. Da liegt bei der SPD nicht viel drin und von den Grünen auch nichts über. So, sie hat eine Politik ausgerufen, die sie nicht hat und die sie nicht kann. Und nun geht die ganze Energie dahin zu sagen, wie eigentlich genau mit einem deutsch-türkischen... Aber Atompolitik und Bundeswehr sind ja auch konkrete Dinge. Worum es jetzt geht, ist ja die Bevölkerung einzubinden. Quasi. Und das wird natürlich schwierig, weil die Bevölkerung, er hat ja keine Aufgabe in dem Sinne. Also ja, die ist ja da und wählt. Ansonsten machen die ja nicht viel. Ja, klar. Also jetzt die Bevölkerung beim Atomausstieg einzubinden, dass jeder mal hingeht und ein Stück Atomkraftwerk abbaut, wäre schlecht koordiniert, aber reizvoll. Hier sehe ich es anders. Kinder sind aus dem Haus, da sind ein, zwei Zimmer frei. Ich könnte jetzt sagen, pa, mit einem kleinen Schubs würde ich sagen, ja komm, schick mir doch Leute, die ich kennenlernen kann, wo ich sage, dir vertraue ich soweit, du kannst das Zimmer von meinem Sohn haben. Und dafür zahlt der Staat das BAföG von meinem Sohn. Das wäre billiger als die Abwrackprämie, also ja. Bisher noch. Ne? Es gibt ganz viel guten Willen, der reicht von, ich fahre zur Tanke und kaufe da alle Zahnbürsten und Monatsbinden, die im Regal liegen haben und bringe die zum Bahnhof. Das war diese Willkommensstimmung. Und dahinter hat der Staat gesagt, halt die Fresse, wir machen hier Politik und ist ja lieb, dass ihr so gute Laune habt und so freundlich seid, aber das wird ja nicht lange halten. Da fehlt jetzt das Engagement, dass Merkel alle ihre Leute im Innenministerium in die Spuren schickt und sagt, okay, was können wir konkret machen, da wo guter Wille ist, wie können wir den unterstützen, fördern, vielleicht auch organisatorisch ein bisschen auf die Reihe kriegen. Davon passiert null. Ja, was passiert ist, dass du in den Bürgerbüros und Bürgerämtern der Städte, wenn du überhaupt noch auf arbeitende Menschen triffst, Wochen brauchst, um dich umzumelden bei einem Umzug, weil sämtliches Personal abgezogen wurde, um irgendwo Flüchtlinge zu verwalten, wo man aber auch nicht so genau weiß, was machen die da eigentlich, funktioniert das und könnten wir vielleicht helfen? Könnten wir es vielleicht besser machen? Das kann man alles machen von hier bis nächsten Dienstag, wenn man sich mal konsequent die Augen zuhält, dass diese die größte Fluchtkatastrophe seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist, dass nicht wenige sagen, ja, Bürgerkriegsnot, Hungerflüchtlinge, das ist die Vorgruppe zu den Klimaflüchtlingen. Ich will da keine Teufel an die Wand malen, kann es auch nicht beurteilen, aber jetzt eine Politik zu machen, die so sagt, wir haben 1 Million genommen, das war's für immer und jetzt ist nur noch das Thema Abschottung und wir koppeln uns für den Rest der Menschheitsgeschichte ab von diesem Thema. Thema. Hier in Deutschland, der zentralen Verkehrskreuzung geopolitisch in Europa. Dieses Land ist von Wanderungsbewegungen gezeichnet. Also Frankreich heißt, glaube ich, Frankreich wegen der Franken. Und Angelsachsen sind Angeln und Sachsen. Und die Völkerscharen, die hier alle 100 Jahre durchziehen, das traue ich nicht mal Frau Merkel zu, dass sie an Jahrtausende alte geostrategische Situation verändert ja. Und aus Deutschland eine Insel macht. Das ist auch wieder, so, wo ich mich so frage, wie kann man Geschichte so sehr ignorieren? Und wenn man Geschichte so sehr ignoriert, wie sehr ignoriert ihr dann andere Wissenschaften und Fakten wie, sagen wir mal sowas wie Klimawandel oder sowas? Also wie kann man sich hinstellen irgendwie als Bevölkerung und auch als Parteien und irgendwie so sagen, nee, aber so ist das gar nicht, wir wollen das anders haben. Wie kann man so sehr die Augen vor einer Wirklichkeit verschließen, die einfach evident da ist und immer da war? Es geht. Offenbar geht's. Das erklärt vielleicht auch einfach, warum so viele Ehen dann doch noch funktionieren. Ja. Weißt du, also die. Soll ich das persönlich nehmen? Es sind erst 30 Jahre, ich kann da noch kein Urteil abgeben. Aber wenn du... Ich glaube, wenn es nicht irgendwelche Ausländer wären, noch dazu Moslems oder Dunkelhäutige oder Pack eben einfach, sondern es wäre eine Problematik bei, wir brauchen jetzt alle Gurte im Auto, dann würden die ein Gesetz machen und sagen, die Industrie soll sich gefälligst den Arsch aufreißen, die verdienen genug und morgen hätten wir alle einen Gurt im Auto. So funktioniert das. Hier funktioniert es eben nicht, weil tatsächlich auch eine Ansage fehlt. In den Interviews, die Frau Merkel ja nun vermehrt gegeben hat, da ist ja der Teil, sich mit der Stimmung in Deutschland auseinanderzusetzen, der besteht aus ein paar Sprachhülsen für die Silvesteransprache mit dem Dank an die Ehrenamtlichen und dem Dank an die vielen Hauptamtlichen und nachdenklichem Kopfwiegen mit, ja, in Turnhallen muss auch irgendwann wieder geturnt werden, aber und jetzt wieder bitte zum deutsch-türkischen Polizeiabkommen zu Aleppo, zu Syrien, zu der Welt Weltlage zu, was wird Obama sagen. Das ist schon sehr ignorant. Ja, aber wie kriegst du Menschen dahin erzogen, einfach gastfreundlich zu sein? Also sind anders gefragt. Nein, im Moment werden die Leute dazu erzogen, nicht gastfreundlich zu sein. Es war ja eine große Welle der Gastfreundschaft da und die ist völlig ins Leere gelaufen und es wird betüddelt, die Splittergruppe, die Minderheit, die nicht gastfreundlich ist. Und damit gibst du den Leuten, die gastfreundlich sind, einen Hinweis darauf, wenn man ins Bett scheißt, wird man von der Mama eher nochmal auf den Arm genommen, als wenn man einfach in Ruhe pennt. Gutes Bild übrigens. Ja, pack noch ein brennendes Haus mit rein und wir haben eine Metapher. Wir müssen natürlich auch hier jetzt irgendwie von vor und nach Silvester sprechen, weil Silvester, Köln und sowas, manche Menschen werden sich erinnern, hat natürlich alles verändert. Es hat sich herausgestellt, hey, auch unter Migranten können Arschlöcher sein. Große Erkenntnis. Aber warum haben Menschen Angst vor irgendetwas? Also es ist ja noch nicht so, dass die Bevölkerung jetzt irgendwie hier in einem größeren Maße oder überhaupt in einem sichtbaren Maße zurückstecken müsste, seit diese vielen Flüchtlinge hier sind. Klar, Turnhallen und sowas, das ist auch insofern ein politisches Versagen, als man schon vorher hätte ahnen können, dass da irgendwann mal größere Mengen von Flüchtlingen ankommen und man die irgendwo unterbringen muss. Aber es ist ja nicht so, dass sie plötzlich alle weniger Geld auf dem Konto haben oder sowas. Es ist ja einfach nur so, diese Flüchtlinge sind da und manche Leute haben halt Angst vor denen. Und Angst kommt sehr häufig davon, dass man irgendwie Dinge nicht kennt oder nicht versteht oder irgendwo schlechte Erfahrungen mal gemacht hat. Und also, Gregor Gysi, der Star einer neuen Pro Bono-Produktion, Gysi und bei NTV, die ich bei der Gelegenheit gerne sehr empfehle, wenn du schon so gezielt nachhakst, sagt, ja, wenn ihm solche Vorbehalte begegnen, ja, dann verlieren wir unsere Jobs, verlieren wir unsere Wohnung, werden blöde angemacht, müssen Angst um unsere Zukunft haben, dann fragt er zurück, und wie war das, bevor die Flüchtlinge kamen? Und dann sagt er, also das ist nicht vermittelt worden, dass es vorher große Verteilungsungerechtigkeit im Land gab, dass Rot-Grün den Spitzensteuersatz gesenkt hat und sich die Kohle bei den Leuten geholt hat, die ein Leben lang in die Sozialversicherung eingezahlt haben und dass da bereits Ungerechtigkeit da war. Die Proteste dagegen haben niemanden interessiert. Das heißt, die Politik, vor allen Dingen der SPD, immer noch irgendwie großkoalitionskompatibel zu sein, anstatt zu sagen, so, jetzt reicht's, jetzt formulieren wir eine eindeutig linke Politik, gerne auch mal mit Tsipras gegen Merkel, gerne auch mal mit der Linkspartei gegen immer noch mehr Verteilung nach oben. Der Zeitpunkt ist vielfach versäumt worden und ich habe nur die These, 13% für die SPD schaffst du auch, wenn du aus der Agenda-Politik aussteigst und sagst, okay, das war zu dem Zeitpunkt eine tolle Sache und der Zeitpunkt ist vorbei und jetzt gibt es andere Aufgaben. Ich hatte am Wahlabend richtig Mitleid mit der Linkspartei in den westdeutschen Landtagen, weil ich so dachte, das sind die einzigen, die gerade einen echten Gegenentwurf formulieren, die nicht sagen, da hinten ist der Ausländer und der ist doof, sondern die sagen, wir müssen Verteilungsgerechtigkeit wiederherstellen, wir müssen verhindern, dass diese Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderklafft, weil die Folge dieses Auseinanderklaffens ist dann irgendwann ganz klar, dass die Armen auf die Ausländer zeigen und sagen, die sind aber schuld und nicht etwa die Millionäre. Klar, also man hat sich geeinigt, statt an den Ursachen zu arbeiten, Sündenbock zu finden. Das funktioniert. Ein Kumpel von mir beim Radfahren, Feuerwehrmann, sagt, wir bauen da morgens Zeltstädte. Das ist eigentlich nicht unser Job als Feuerwehr, aber okay, sind alle guten Willens. Und abends haben wir den ersten Einsatz dort, weil die Feuerlöscher von der Wand reißen, gucken, was man denn damit mal machen kann, weil die das nicht kennen. Also es gibt natürlich Leute, die unter Ehrenamtlern, die desillusioniert sind, unter Hauptamtlern, die sagen, boah, wir kommen mit dieser Arbeit nicht nach, unter Bürgern, die sich engagieren und von mir aus auch unter Anwohnern, die sagen, das hatten wir uns ja alles anders vorgestellt. Da ist viel Arbeit zu machen, aber gerade deswegen muss man da rein und nicht sagen, ja, wir lösen das Problem irgendwo in Syrien. Also sie können das Problem in Syrien vielleicht lösen, man sieht seit Jahren, wie schlecht es funktioniert, aber dann sollen sie eben bitte die Klimakatastrophe, die Armut in Afrika und die Ungerechtigkeit in Asien auch noch eben lösen, damit auch der Pakistani nicht auf die Idee kommt, sich irgendwie in die Türkei durchzuschlagen. Ja. Jetzt ist ja auch am Wahlabend viel gesagt worden, dass ja AfD und sowas, ne, Rechtsruck, ganz Europa auf dem Weg nach rechts wäre. Das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. In Polen drehen die gerade völlig am Rad. Wir haben Ungarn mit Viktor Orban, einem Sympathieträger. In Bayern. Und ja, in Österreich Strache, beinahe Wiener Bürgermeister geworden. Die Gerd Wilders Fraktion in den Niederlanden, wir sind ja schon sauber umstellt. Ja, Skandinavien, UKIP. Ist das jetzt vielleicht einfach so erst der Effekt, wir hatten ganz lange keine Nazis auf diesem Level und jetzt nähern wir uns quasi der Normalität in Europa an. Das müssen wir auch aushalten. Also ich glaube, es wäre doch auch im Nachhinein so aus der ganz großen Überflughöhe betrachtet zu erwarten, dass zwei Ereignisse wie erstens der Zusammenbruch des Warschauer Vertrages, des Ostblocks und damit das Scheitern des real existierenden Sozialismus keine Folge hätte. Und man wird jetzt doch demütig und sagt, doch, dieser Irrsinns-Terroranschlag 9/11 dröhnt auch viel mehr und viel länger. Das ist dann nicht nur Tea Party und Trump, sondern das ist dieser Clash of Cultures, Clash of Civilizations nach gerade, den wir hier erleben. Das sind schon wuchtige Veränderungen. Also ich würde diese Rechtswelle in Europa tatsächlich auf die komplette Abwesenheit eines guten linken Vorschlags zurückführen. Und der fehlt spätestens seit 89, weil bis dahin sich manche noch gedacht haben, man könnte dann aus Ungarn oder aus der DDR oder aus irgendeinem Vasallenstaat der Sowjetunion den dritten Weg defiltrieren und damit gemeinsam eine Lösung finden. Das haben wir Deutsche nicht hingekriegt, sondern wir haben die einfach, Kohl hat die DDR aufgegessen, statt zu sagen, das Beste von euch, das Beste von uns. Und nirgends anders ist es gelungen und die Linken haben frustriert gesagt, ja, haben wir uns geirrt, haben wir uns vertan, aber theoretisch war es eine gute Idee und die Hände in den Schoß gelegt. Deswegen wäre es aber auch falsch, auf den Osten zu zeigen, sowohl auf den deutschen Osten als auch auf den erweiterten Osten und zu sagen, die haben halt nie wählen gelernt und die sind halt in einem linken Unrechtsstaat aufgewachsen, deswegen sind die grundsätzlich eher rechts eingestellt und deswegen wählen die jetzt diesen ganzen Nazi-Quatsch. Jetzt redest du über Joachim Gauck. Aber dafür haben wir ja als Gegenbeispiele eben die Skandinavier, wo man jetzt eher sagen würde, das sind die Liberalen, und die Holländer, wo man eher sagen würde, das sind die Liberalen, die ja auch ihre Erfahrungen mit Einwanderung durchaus haben und auch schlechte Erfahrungen damit haben. Und vielleicht wird jetzt mal endlich deutlich, dass Einwanderungspolitik halt irgendwie anders funktionieren muss und dass man die ernst nehmen muss und dass es nicht funktioniert, Leute in irgendwelche Wohnsiedlungen am Stadtrand zu packen, in Hochhäuser und zu sagen, so, und da wohnen jetzt mal unsere ganzen Migranten. Frankfurt hat einen Migrationsanteil von 44%. Und da ist die schlesische Oma nicht mitgerechnet. Also das ist noch eine sehr enge Kategorie, die Sozialwissenschaftler da anwenden, um solche Statistiken zu erstellen. Und Leipzig und Dresden haben 7 oder 8%. Das heißt, das, was wir gerade von Europa fordern, dass Verteilungsgerechtigkeit sozusagen auch größte Freizügigkeit und damit größte Assimilations-Integrationschance europaweit geschaffen werden soll, das kriegen wir hier nicht hin. Und natürlich ist nach wie vor die beste Medizin für den Hass aus Unwissenheit, wie der in vielen Regionen Ostdeutschlands herrscht, ist Wissen herzustellen, also Begegnungen zu schaffen. Nur das kann man jetzt keinem empfehlen, zu sagen, Mensch, Frankfurt ist voll, geh mal nach Sachsen-Anhalt. Ich wäre nicht so blöd, mir das anzutun im Moment. Ja. Ich glaube, es wäre ziemlich cool, wenn es in Apotheken neben Schwangerschaftstest, wo man nach 3 Sekunden weiß, oh, das Kind ist vom Lucky, sagen würde, es gibt so Gentests, ne? Wo du jedermann nachweisen kannst, dass er wie Frau Merkel eine polnische Oma hat oder was auch immer. Also diese Fiktion einer deutschen Ethnie, einer deutschen Nation. Ja. Ne? Wir sind das Volk. Eigentlich war das ein Antwortruf auf Durchsagen der Volkspolizei im Oktober 89. Achtung, Achtung, hier spricht die Volkspolizei. Und daraufhin haben die Dissidentenbürger der DDR gedacht, ja gut, und wir sind das Volk, also wo ist euer Mandat? Ne? Und brutaler ist, glaube ich, kein Slogan hier entstellt worden, weil er jetzt plötzlich nach Ethnie, nach Rassismus aus dem Stiefel riecht. Aber Fakt ist, es gibt keine deutsche Ethnie, es gibt auch keine deutschen Gene. Und gerade weil wir hier so eine Wanderniere der Weltgeschichte sind, wäre mancher erstaunt, wie wenig deutsch er selber ist, während er anderen die Tür weist, weil die nicht deutsch genug sind. Da kannst du komplett von vorne anfangen zu überlegen, wer zum Teufel sind wir eigentlich? Da bist du dann aber wirklich ganz schnell wieder an diesem Punkt. Warum interessieren sich die Menschen so wenig für Fakten? Warum interessieren sich die Menschen so wenig für Realität? Ist Angst? Ja, also es ist schon komisch, ein solches Klima der Angst hinzukriegen in dem sozusagen praktizierenden reichsten Land der Welt. Also es gibt ja auch noch andere reiche Länder, sowas wie die Schweiz, aber die haben den Landseinbetrieb als Partner von anderen Ländern komplett eingestellt. Also aus dem Euro raus, alle Grenzen zu, Minarette verbieten. Die sind ja schon einen Schritt weiter. Das fasziniert mich, wie man es schafft, ein solches Klima der Angst herzustellen, wo man, wenn überhaupt, über irgendein Land in der Welt sagen kann, hier sind noch alle satt geworden in Deutschland. Das ist eigentlich auch ein schlechtes Zeugnis leider für unsere Generation. Also ich glaube, Deutschland hatte in der Geschichte eine Reihe Phasen, auch in der jüngeren Geschichte eine Reihe Phasen, wo man sagte, ja, da hat es nicht für alle gereicht. In der Industrialisierung oder wann auch immer. Aber jetzt zu sagen, ah, es ist so wenig Geld, so wenig zu essen da, da werden halt welche hinten runterfallen und die ganze Logik, die dann da hinterherkommt. Es gibt ja eine Kinderarmut hier. Es gibt ja nicht viele, aber es gibt Kinder, die hungern in diesem Land, was auch für sich genommen schon ein Skandal ist. Und das ist aber ein Skandal. Und das war schon einer, bevor hier 1 Million Flüchtlinge reingekommen sind. So ist es. Möchtest du noch einen Bonbon? Du sollst ja nicht hungern. Aber vielleicht ändert sich das ja alles noch. Also du hast ja jetzt in Kanada Justin Trudeau oder ja. Justin Trudeau, je nachdem, in welchem Landesteil man sich aufhält. Justin Time. Ein Premierminister, der liberal ist. Ja. Wie man das so in so einer nordamerikanischen Prägung sagen würde. So Amerika geteilt durch französische Bürgerrechte mal Kanada-Holzfällerhemd. Ja. Und ein bisschen eine Castingshow. Das Kabinett ist eine komplette Castingshow. Ne? Ja. Also da ist der Eskimo und die Lesbe und da ist alles vertreten. Man kann da jetzt Witze drüber machen, aber ich finde dieses... Über Kanada? Ja, ich finde dieses diverse Kabinett finde ich ganz, ganz toll. Das ist genau das richtige Zeichen. Ich mag auch, was ich mitkriege hier in Europa, und es ist nicht viel, was man hier gemeinhin in der Presse lesen kann über Trudeau, dass das ein sehr integrer, kluger Mann ist. Du hast Bernie Sanders, der immer noch eventuell Kandidat fürs Amt des US-Präsidenten bei den Demokraten werden könnte. Ich glaube, Bernie Sanders funktioniert so wie Peter Zwieback bei RTL. Also wenn alles zu sehr gecastet ist und alle sind zu stromlinienförmig und zu sehr aus der Designerschmiede der Werbeagenturen, dann entsteht eine Marktlücke von Authentizität. Und der Typ kann nicht reden, der Typ ist viel zu alt, er hat wenig Charisma, er redet seit 50 Jahren seinen Sozialistenkrempel daher. Und genau das ist dann auf einmal das ganz heiße Ding. Aber er wird definiert durch den Mainstream. Er ist nicht Mainstream. Ja, aber Donald Trump wird auch definiert durch den Mainstream. Und wenn es jetzt zu dieser Dichotomie käme, dann hättest du natürlich wirklich eine Richtungsentscheidung. So. Also Trump oder Sanders, das wäre schon eine Entscheidung so wie Seehofer oder Gysi oder sowas. Das ist halt schon, da geht es dann schon deutlich in eine Richtung. Ja, nur könnte es dabei in die Richtung Trump gehen. Das glaube ich nicht. Weil also, bürgerlichen Milieus dann sagen, ja, das ist jetzt das Gleiche wie mit, soll man traurig sein, dass Kretschmann da die Wahl gewonnen hat, weil er ja nichts Grünes mehr hat, das ist nichts Revolutionäres. Und wählt man dafür Grün, dass man dann sagt, dann hat die Frau Merkel wenigstens einen anständigen Unterstützer, das ist ja auch irre. Aber die anderen Wahlergebnisse drumherum betrachtet, muss man dann über Kretsche froh sein, weil er sich im demokratischen Spektrum bewegt. So weit sind wir gekommen. Da könnte man ja jetzt ja fabulieren. Also wie wird in 20 Jahren ein Ministerpräsident von der AfD aussehen? Doch so, dass die AfD-Wähler, die heute AfD wählen, kotzen über das Weichei, den Blödmann, den Kompromissler, den Verräter aller ausländerfeindlichen Ideale. Das kann natürlich sein. Ja, klar. Ich habe das ja gesagt. Ich finde es faszinierend, dass die FDP dann doch noch wieder da ist. Also immer noch da ist. Es gibt jetzt schon wieder Wähler, die denken, oh, das ist eine neue Partei. Interessant, wir wählen immer das Neue. Die Piraten, die AfD, was gerade so neu ist. Und die Linie, an der wir aus diesem Desaster von gescheiterter Flüchtlingspolitik oder Migrationspolitik rauskommen, auf die ich persönlich am meisten setze, auch wenn er schändlich sein mag, ist Geld. Es gibt ein Interesse, einen Lobbyisten für Migration, der hat Macht und Geld, das ist die Wirtschaft, die auch ungefähr 2 Sekunden nach Frau Merkels offenen Armen gekräht haben, ja, dann muss aber auch der Mindestlohn weg und dann muss die Rente aber mit 62, das geht dann aber auch nicht mehr, wenn so viele Ausländer kommen, die wir gerne haben wollen, eben um den Lohn zu drücken, um mehr Auswahl am Arbeitsmarkt zu haben, um noch mehr Leuten schlechte Jobs aufs Auge drücken zu können, um gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern sagen zu können, da draußen stehen 3 Syrer, die machen es auch umsonst. Also da gibt es ein ganz massives Interesse und den mächtigsten Player am gesellschaftlichen Tisch, die Wirtschaft, die möchte Zuwanderung. Und wahrscheinlich ist mit denen besser verhandeln als mit AfD. Und die Partei dieser Interessen, die Partei des Großkapitals, nicht des Mittelstandes, ist und war die FDP. Frau Merkel hat da FDP-Politik gemacht, indem sie bedingungslos gesagt hat, nein, sie will eine gewisse, das ist ja so wie eine semitransparente Zellmembran. Also sie macht eine Abschottungspolitik und schickt gleichzeitig den Demisier durch die Länder zu sagen, okay, ihr nehmt jetzt erstmal eure uneingeladenen Flüchtlinge zurück Und zugleich machen wir Abkommen, dass ihr ausgewählte Flüchtlinge schicken könnt. Das heißt ja, dass man dem Marokkaner sagt, hier, deinen Dissidenten kannst du in den Knast sperren und foltern. Amnesty jedenfalls ist der Meinung, dass es in den drei Maghreb-Staaten Folter gibt. Aber schick uns doch bitte deinen abgeschlossenen Ingenieurstudenten, weil den können wir gerne gebrauchen. Und der schickt dann auch Geld nach Hause und dann ist es für alle ein Geschäft. Das ist genuine FDP-Politik. Und bevor einer AfD wählt, ja, soll er FDP wählen, natürlich. Hat eigentlich erst die AfD Magenta zu ihrem Blau gefügt oder erst die FDP Magenta zu ihrem Blau-Gelb? Hat die AfD Magenta? Hat die nicht so ein... Ja, ein Blau-Magenta-Weiß. Die klassischen deutschen Farben. Ja, genau. Als die FDP das Magenta zu ihrem Gelb hinzugefügt hat, war es wenigstens Sex Pistols-Cover. Ja, invers, aber doch. Führt auch nirgendwo hin. Du hast gerade die deutsche Wirtschaft angesprochen. Wie geht's der eigentlich seit dem VW-Skandal? Da gibt es ja auch so Verschwörungstheorien, dass man den VW-Skandal, den deutsche Automobile bescheißen beim TÜV-Skandal und den FIFA-Skandal alle unter einem Rubrum sehen sollte, nämlich die Amerikaner zeigen, wie gut sie Verbraucherpolitik machen können, die Europäer ja leider nicht bekommen, weil sie TTIP nicht unterschreiben. Also, dass das auch alles miteinander in Kommunikation stünde, dass sie, wenn ihr uns noch lange blöd kommt, dann schießen wir mal nicht euren Fußballverband oder irgendwelche Schrebergärtner an, sondern schießen wir euch mal eben die Automobilindustrie ab. Irgendwann unterschreibt ihr diesen Scheiß. Geile Verschwörungstheorie. Müsste eigentlich von AfD vorgebracht werden. Ja. Ja. Ja, aber ist das nicht eigentlich auch eine Präsentation gewesen, wie toll die deutsche Wirtschaft immer noch ist, wie toll das deutsche Ingenieurswesen ist, dass wir es schaffen, im Prinzip alle zu betuppen? Ja, also für mich ist VW seitdem wesentlich sympathischer geworden. Ich fahre ja auf so eine Radarfalle mit 130 zu und dann, wenn ich sehe, okay, jetzt könnte ich geblitzt werden, stoppe ich auf 50 runter und 2 Meter nach der Radarfalle trete ich wieder drauf. Und VW ist es gelungen, das in seine Vergaser einzubauen. Also die stinken rum wie nichts Gutes, verpesten die Umwelt und wenn geprüft wird, sind sie clean wie eine Nonne und 2 Meter dahinter wird wieder gegast. Fand ich aber auch sehr interessant, die Erkenntnis, die man ja so als normaler Bürger auch nicht hat, dass halt diese Tests, wie viel Schadstoffe stößt mein Auto eigentlich aus, gemacht werden, entweder im Labor oder der Computer fragt das Auto, wie viel Schadstoffe stößt du eigentlich aus. Als Laie, der irgendwie in der Schule Sportunterricht über sich gehen lassen musste, wo man rennen musste, wo Zeiten genommen wurden und sowas. Lukas, wie warst du auf 100 Meter? Ja, so 9,5. Okay, schreibe ich auf. Ja. Super Idee. Naja, also ich meine, wenn die Karriereschleuder bei denen heißt, ich war jetzt im Kanzleramt, also werde ich Cheflobbyist von Mercedes-Benz, wie Meister von Kläden, dessen Bruder, ich war in der Politik, also werde ich Cheflobbyist vom Springer Verlag von der Bild. Profalla, Kanzleramt, jetzt werde ich Cheflobbyist bei der Bahn. Das sind natürlich auch Gesetze, auf die Industrie größtmöglichen Einfluss genommen hat. Also die wussten schon, dass es halt auch andere Tests gibt. Und ein interessantes Detail in dieser VW-Affäre ist, dass ja jetzt keiner von den Wettbewerbern auf einen anderen Test bestanden hat. Also das heißt nicht, dass die alle genauso fuschen. Vielleicht fuschen die alle anders. Aber niemand hat gesagt, ja, wir waren ja immer schon dafür, dass mal beim Autofahren ausprobiert wird, ob das Ding stinkt und nicht im Stand. Sondern die Industrie hat sich auf diesen Modus geeinigt und in der Politik aufs Auge gedrückt. Da kann man froh sein, wenn man es nicht mehr erleben muss, wie Helmut Schmidt, Günter Schabowski, Kurt Masur, Lemmy Kilminster, um nur die wichtigsten Politiker zu nennen, oder Helmut Karasek. Und das war nur der Rest von 2015. Schrecklich. Wir haben Anfang Januar kamen ja dann so die ersten Theorien auf, dass jetzt das Personal quasi abberufen wird. Ja. Und hier jetzt wirklich der Untergang dann kurz bevorsteht. Umberto Eco, Peter Lustig, David Bowie, Nancy Reagan, George Martin und Roger. Ja. Ich denke immer noch, ja, der kommt im einen Jahr wieder und sagt, ich habe da auch ein geiles Buch geschrieben, so war es da drüben. Und ich habe ja immer noch drauf gehofft, dass wir ihn irgendwann als Gast hier in diesem Podcast begrüßen können würden. Dann wollen wir diese Hoffnung auch nicht fahren lassen. Die Idee war, ne, also wir sind ja hier Fernfahrer und sowas und die Idee war halt irgendwie, ihn übers Funkgerät zuzuschalten und dann immer Roger Roger sagen zu können. Er hat mir mal erklärt, das sei, also Roger, er sei enttäuscht, dass ich das nicht wisse, was aus meiner vorangegangenen Frage hervorging, dass das sozusagen die Koseform von Rüdiger sei. Und da hat er wie mit vielem Glück gehabt und mit manchem nicht. Es gibt ja diesen Fall, dass Leute zurückkommen, Stuckrad. Ja. Da ist er wieder, der Ben. Big Ben, wie man heute sagt. hat ein neues Buch geschrieben. Hast du schon gelesen? Ein altes Buch muss er ja nicht schreiben. fast 600 Seiten, geil. Also ich glaube, er hat ein ziemlich konfuses, hektisches, fiebriges Leben gelebt und glücklicherweise die Kraft, die Kurve und das Hotel gefunden, das zu schreiben. Ein Memoir, wie ich jetzt lernte. Kein Roman, sondern ein Memoir. Weil er sich an die Dinge erinnert, die im Kontext seiner Drogenkarriere wichtig sind. Und jetzt aber nicht auch erzählt. Also es wird allgemein in der Kritik viel bemängelt, dass nicht alle Mädchen vorkommen. Allerdings nicht von den Mädchen. Die können lesen. Schreiben wir jetzt auch Bücher? Du ja, hast schon mal welche. Das geht ja schneller, als das du mal hier. Ja, stimmt. Deinen dichotomischen Körper. Dichotomisch wird mir in Erinnerung bleiben. Will ich natürlich nicht zugeben, dass ich nicht ganz sicher bin, was es bedeutet. Dichotomie? Ich dachte, das wäre was mit dem Rücken. Nee, das ist eine zweipolige Gegenüberstellung. Beatles oder Stones? Ich kann ja nur auf einem Auge sehen. Deswegen geht es mir völlig am Kreuz vorbei. Ja, klar. Ach, wie ich mir immer den Ball selber auflege, um meine traurige Krankengeschichte zu erzählen. Das kannst du ja dann beim nächsten Mal erzählen. Oder in dein Memoir schreiben. In meinem Memoir. Der Einäugige ist unter den Blinden. Unter den Linden sehen wir uns wieder in Berlin. Das war aus der Dachkammer in Dortmund. Unterstützt und präsentiert von Dallmanns mit falschem Apostroph. Salbei-Bonbons schmecken säuerlich erfrischend. Lucky und Fred. Ich freue mich, dass es wieder mal geklappt hat. Ich freue mich auch. Auch mit unserem Podcast. Wir sagen auf alle Fälle schon mal frohe Ostern und sicherheitshalber auch frohe Weihnachten. Ja. Peilen aber trotzdem eine Rückkehr irgendwann noch in diesem Jahr an. Lucky und Fred. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.